Spaghetti-Penis war schon seit langem als durchgeknallter und notgeiler Typ in der Nachbarschaft bekannt. Sein Name war Programm, denn sein Geschlechtsteil glich tatsächlich einem langen, dünnen Spaghetti. Und er hatte eine ebenso dünne und fragwürdige Persönlichkeit. Eines Tages jedoch wurde Herr Spaghetti-Pimis noch verrückter als gewöhnlich. Er rauchte etwas Crack und warf sich dann kopfüber in die Nacht, kreischend und stöhnend wie ein wahnsinniger Affe. Ein Nachbar rief besorgt die Polizei, doch als die Beamten eintrafen, war Herr Spaghetti-Pimis schon längst über alle Berge. In seinem wahnhaften Rausch kroch er in den Garten seiner Nachbarin und ließ seine Hinterlassenschaft mitten auf dem Rasen liegen. Dann griff er nach einem Schraubenzieher und steckte ihn sich ohne zu zögern in den Anus, während er vor Schmerz und Lust aufschrie. Als nächstes fiel sein Blick auf die Katze seiner Nachbarin, die regungslos im Gras lag. Herr Spaghetti-Penis näherte sich dem Tier mit gierigen, glasigen Augen und begann es zu befummeln. Schnell wurde sein Tun zu einer widerlichen Vergewaltigung, bei der er die schreiende Katze missbrauchte, während er obszöne Schimpfwörter brüllte. Ich bin ein geiler Schwanzlutscher, schrie er in die Nacht, vollkommen außer sich vor Perversion und Wahn. Die Nachbarn hörten das entsetzliche Geschrei und die Polizei wurde erneut gerufen. Diesmal jedoch konnten sie Herrn Spaghetti-Penis schnappen und festnehmen. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen, wo er hoffentlich die Hilfe bekommen konnte, die er so dringend brauchte. Die Nachbarn waren geschockt und angewidert von den widerlichen Taten des notgeilen Herrn Spaghetti-Penis. Sie hofften, dass er nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden würde und dass seine Opfer, ob Mensch oder Tier, die nötige Unterstützung und Genesung finden konnten, um das traumatische Erlebte zu verarbeiten.